Deutsch und einig sein, ein großes Heer von Brüdern. Ihr habt verkündet laut und rein in allen euren Liedern. Wo lang, jetzt wird es mehr als lang, so schön den Abflamm auf der Wand. Ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Wir weihen gern den höchsten Gut der Freiheit und der Ehre. Mit Freuden auf den Herzenblut den jeden Feind zu wehren. Wo lang denn wir der Mann, denn wir der Gut ist immer da. Ein Mann, ein Mann. Hier, o Vaterland, erwerben und Mann und Kinder schlagen wir mit starker Hand ins Herzen. Schwachsinn, wir seinen Eid nur frisst, mit Volk, wohin ihn nur die Tritt. Ein Mann, ein Wort, ein Mann, ein Wort. Ein Wort, o Donnerwort, durch Wettere so die Seelen, dass du den Kampf für Deutschland fort.